Zum fünften Todestag von Genossen Kim Jong-il trafen eine Delegation des Landesvereins der Koreaner in den USA unter Leitung vom Vorsitzenden Yun Gil-sang und eine Delegation des Generalverbandes der China-Koreaner unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Cha Sang-bo am 14. Dezember in Pyongyang ein. An diesem Tag kam auch Kim Won-baek, Vorsitzender des kanadischen West-Regionsausschusses des Auslandskomitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni an.